Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 87 mit Alan Toussaint, Dobie Gray, Ornette Coleman, Willie Copps, Jimmy and Johnny, Waylon Jennings, Freddie Robinson, Betty Carter mit Melba Liston und Kenny Dorham, Jimmy Shirley, The Eldorados, The Cookies, Archie Chapp, Jackie Lomax und Glenn Campbell. Mit-1970ern hatte der Gitarrist und Sänger Glenn Campbell auch außerhalb der Country-Charts und außerhalb der USA Hits mit Rhinestone Cowboy und Southern Nights. In den 1960ern war, bevor er als Sänger in den Vordergrund ging, er in der Hauptsache Studio-Gitarrist für Künstler wie The Monkees, Neil Diamond, Willie Nelson, Roger Miller und vielen anderen. Southern Nights war eigentlich eine Komposition vom Pianisten und Sänger Alan Toussaint, die der selbst 1975 auf seinem eigenen Album Southern Nights hat erscheinen lassen. Zwei Jahre später coverte Campbell nicht nur das Lied Southern Nights, sondern tat es Toussaint gleich und betitelte dann sein eigenes Album genauso. Wir hören jetzt Alan Toussaint vom Jazz- und Blues-Festival in New Orleans 1976 seinen eigenen Titel, seine eigene Komposition Sweet Touch of Life spielen. While we can, yeah. Ooh. Das war der Sänger Dobie Gray mit Lay Back von seinem Erfolgsalbum Drift Away. An der Gitarre Reggie Young, der unter anderem auf Kentucky Rain, Suspicious Mind und In the Ghetto von Elvis spielte, auf I Can Help von Betty Swan und Sweet Caroline von Neil Diamond, Always on My Mind von Willie Nelson. Um bedeutend zu sein, braucht man nicht unbedingt Hits. Ornette Coleman hatte unter Garantie nie einen Hit. 1972 nahm er für sein Album Crisis die Charlie Hayden-Komposition Song for She auf. Charlie Hayden, das war damals sein Bassist und er war schon seit den 1950er Jahren der Bassist von Ornette Coleman mit kleinen Unterbrechungen. Che war natürlich Che Guevara, die neben Fidel Castro wichtigste Symbolfigur der kubanischen Revolution von 1959. 1960 nahmen die beiden Rockabilly- bzw. Country-Musiker Billy Lee Riley und Stan Kessler, die in den 1950er Jahren für Sun Records in Memphis aufnahmen, den Blues-Sänger und Mundharmonikaspieler Willie Copps auf. Die Platte wurde ein regionaler Hit, You Don't Love Me, die Komposition aber ein Klassiker und Standard, der sogar von Reggae-Sängern wie Dawn Penn oder Rockbands wie den Allman Brothers gespielt wurde. Es folgen darauf Jimmy und Johnny aus Louisiana, die einfach nicht den Türgriff finden, Can't Find the Doorknob, aufgenommen in der Hochzeit des Rockabilly 1957-58. 10 Jahre später, Waylon Jennings war dabei, zum Country-Superstar zu werden, als er Only Daddy That Walked the Line aufnahm. Can't get in. I hear the music. Everybody knows you've been stepping on my toes, and I'm getting pretty tired of it. You keep a stepping out of line and a messing with my mind. If you had any sense, you'd quit. 'Cause ever since you were a little bitty teeny girl, said I was the only man in this whole world. Now you better do some thinking, then you'll find you got the only daddy that'll walk the line. I keep a working every day, all you wanna do is play. I'm tired of staying out all night. I'm a coming unglued from your funny little moods. Now honey, baby, that ain't right. 'Cause ever since you were a little bitty teeny girl, said I was the only man in this whole world. Now you better do some thinking, then you'll find you got the only daddy that'll walk the line. Keep a packing up my clothes, nearly everybody knows that you're still just a putting me on. When I start a walking, gonna hear you start a squawking and a begging me to come back home. 'Cause ever since you were a little bitty teeny girl, you said I was the only man in this whole world. Now you better do some thinking, then you'll find you got the only daddy that'll walk the line. You got the only daddy that'll walk the line. Freddie Robinson spielte als 19-Jähriger in der Band von Little Walter, dem Mundharmonika-Spieler vom Chess-Label, begann sich dann aber in seinen 20ern für Jazz zu interessieren, besuchte sogar eine Schule, um Noten- und Harmonielehre zu erlernen. In den 60er Jahren spielte er in der Band vom Soul-Sänger Jerry Butler, nachdem er für Howling Wolf, Wang Dang Doodle und Backdoor Man für das Chess-Label aufgenommen hatte. Anfang der 1970er spielte er mit John Mayall auf dessen Album Jazz Blues Fusion und auf Alben des Trompeters Blue Mitchell. Aus dieser Zeit stammt auch Creeping Lightly 1971. Thank you. Zeit für ein Viererpack. Betty Carter wurde für ihren Skat-Gesang hoch gelobt, auch für ihre vokalen Improvisationen. Verkaufen ließen sich diese Platten natürlich nicht annähernd so gut wie Rhythm and Blues, Pop oder Rock'n'Roll. Foul Play könnte man da sagen. 1958, in der Hochzeit des Rock'n'Roll, nahm Betty Carter, die ihren Durchbruch in der Lionel Hampton Band hatte, diesen Titel auf. Mit dabei Melba Liston an der Posaune und Kenny Dorham an der Trompete. Gitarrist Jimmy Shirley und der Bassist Oscar Smith nahmen den Standard Stardust 1945 in New York City auf. 10 Jahre später veröffentlichten die Eldorados auf dem Chicagoer VJ-Label, auf dem auch schon Jimmy Reed und später die Impressions veröffentlichten, At My Front Door, das ihr großer Hit wurde. Dann kommen The Cookies. Die Beatles waren Fans dieser weiblichen Gesangsgruppe. Sie coverten Chains auf ihrer ersten LP. Die Cookies wurden aber auch gerne und sehr häufig auf Platten anderer Sänger eingesetzt, unter anderem bei Breaking Up Is Hard To Do von Neil Sedaka, Locomotion von Little Eva, Corinne Corinna von Big Joe Turner oder Blame It on the Bossa Nova, Edie Gorm, also Schuld war nur der Bossa Nova, die deutsche Version war von Manuela. Wir hören jetzt nicht Manuela, sondern die Cookies mit ihrer Coverversion von On Broadway. Broadway, you threw my love away. It didn't have to be. Why did you pick on me, foul? Maybe I'll learn someday to give my heart a break and make no more mistakes with foul play. You looked right in my eyes and started telling lies. You had been planning from the start the way to break my heart. Someday foul play may come your way. Then maybe you will learn it's time that you got burned by foul mama come knocking, brother knocking at my front door, door, door. Crazy little mama come knocking, knocking at my front door. Crazy little mama come knock, knock, knocking just like she did before. Woke up this morning with a feeling of despair, looking for my baby and she wasn't there. Heard someone knocking, much to my surprise, there stood my baby looking in my eyes. Crazy little mama come knock, knock, knocking just like she did before. If you got a little mama and you wanna keep her neat, keep your little mama off my street. Same thing will happen like it did before. She come knock, knock, knocking at my door. Crazy little mama come knock, knock, knocking just like she did before. Crazy little mama come knocking, brother knocking at my front door, door, door. Crazy little mama come knocking, knocking at my front door. Crazy little mama come knock, knock, knocking just like she did before. Same thing will happen like it did before. She come knock, knock, knocking at my door. Crazy little mama come knock, knock, knocking just like she did before. Crazy little mama come knock, knock, knocking just like she did before. '66 spielte der Tenorsaxophonist Archie Shepp Mama Too Tight ein. Für mich klingt das wie eine Mischung aus der Band von James Brown und einer New Orleanser Marching Band. Das ist natürlich positiv gemeint, ja. Wie sollte es auch sonst anders in Framats musikalischem Fundbüro gemeint sein? Thank you. guter Letzt hören wir Jackie Lomax, ein Apple Recording Artist mit dem Titel Sour Milk, geschrieben von George Harrison, ursprünglich gedacht für das weiße Album der Beatles. Die Beatles bzw. Harrison, Ringo Starr und Paul McCartney begleiten Jackie Lomax auf dieser Aufnahme. Das war's. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, sagt Frank Framert Matthias. Don't get the breaks like summer.